Erster, erzähle keine Lügen über andere Menschen. Hilf bösen Menschen nicht vor Gericht. Zweiter, folge nicht der Mehrheit, wenn sie Böses tut. Sage vor Gericht immer die Wahrheit. Dritter, bevorzuge niemanden vor Gericht, auch wenn er wichtig ist. Vierter, findest du ein Tier von deinem Feind? Bringe es ihm sofort zurück. Fünfter, hilf deinem Feind, wenn sein Esel hinfällt. Geh nicht einfach an ihm vorbei. Sechster, sei gerecht zu armen Menschen, wenn sie ein Problem haben. Siebter, bleib fern von Lügen. Töte keine unschuldigen Menschen. Ich bestrafe böse Menschen. Achter, nimm kein Geld für ein Urteil an. Geld macht Richter blind für die Wahrheit. Neunter, behandle Fremde gut. Ihr wart selbst Fremde im Land Ägypten. Zehnter, du sollst 6 Jahre lang dein Feld bepflanzen. Ernte das Getreide in dieser Zeit. Elfter, im 7. Jahr soll das Land ruhen. Arme Menschen und Tiere dürfen dort essen. Zwölfter, arbeite 6 Tage lang. Am 7. Tag sollen alle Menschen und Tiere ausruhen. 13. Halte dich an alle meine Regeln. Nenne niemals die Namen von anderen Göttern. 14. Feiere 3-mal im Jahr ein Fest für mich. 15. Feiere das Fest der ungesäuerten Brote. Ess 7 Tage lang Brot ohne Hefe. 16. Feiere das Erntefest im Sommer. Feiere auch das Fest am Ende des Jahres. 17. 3-mal im Jahr sollen alle Männer vor Gott erscheinen. 18. Bringe keine Opfer mit Brot mit Hefe. Das Fett vom Opfer darf nicht bleiben. 19. Bring die besten ersten Früchte zum Haus Gottes. Koche kein Tier in Muttermilch. 20. Ich sende einen Engel vor dir her. Er beschützt dich auf dem Weg. 21. Höre auf den Engel und gehorche ihm. Er handelt in meinem Namen. 22. Wenn du ihm gehorchst, helfe ich dir. Ich werde gegen deine Feinde kämpfen. 23. Mein Engel führt dich zu anderen Völkern. Ich werde diese Völker dort vertreiben. 24. Bete ihre Götter nicht an. Zerstöre ihre Statuen und Bilder ganz genau. 25. Diene nur deinem Gott. Dann schenkt er dir Essen, Wasser und Gesundheit. 26. Alle Frauen werden Kinder bekommen. Du wirst ein langes Leben haben. 27. Ich mache deine Feinde ängstlich. Sie werden vor dir weglaufen. 28. Ich sende Insekten vor dir her. Sie vertreiben die anderen Völker aus dem Land. 29. Ich vertreibe sie nicht sofort. Sonst wird das Land leer und gefährlich. 30. Ich vertreibe sie langsam. Ihr müsst erst mehr Menschen werden. 31. Dein Land wird sehr groß sein. Ich gebe dir die Macht über die Bewohner. 32. Mache keine Verträge mit ihnen oder ihren Göttern. 33. Sie dürfen nicht in deinem Land bleiben. Sonst betest du ihre Götter an.